بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بفضل النعم الله صلى الله عليه وسلم من Herzlichkeit und dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen inshallah ta'ala heute weiter im ersten Band von Sunan Abi Dawud im Kapitel auf der Seite 397 im 133. Kapitel, Hadith Nummer 826. Nachdem wir das letzte Mal, nachdem Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala den letzten Hadithen dem Kapitel die letzten Kapitel dem Thema gewidmet hat, dass man im Salah die Fatiha lesen muss und was sich daraus ergibt, wenn man die Fatiha nicht liest. Von 132 Kapitel heißt es, wer im Gebet das Lesen der Fatiha des Buches unterlässt. Da waren die ganzen Argumente dafür, sie zu lesen. Danach hat er dem heutigen Kapitel 133 denjenigen Hadithen gewidmet, die unter den Gelehrten der Ansicht waren, dass man nicht lesen braucht, beziehungsweise danach, dass man liest, je nachdem, ob das sich um ein leises oder ein lautes Gebet handelt. Er sagte, rahimahullah ta'ala, 133, wer es für verpönt hält, hinter dem Imam die Eröffnung des Buches zu lesen, wenn dieser laut liest. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal, als er ein Gebet beendet hatte, indem er laut gelesen hatte, sagte: Hat jemand von euch gerade mit mir gelesen? Ein Mann sagte: Ja, o Gesandter Allahs. Er sagte: Und ich fragte mich, warum macht man mir das Koranlesen streitig? Er sagte: Da hörten die Leute auf, im Gebet zu lesen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam laut las, als sie dies vom Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam hörten. Dieser Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu erzählt von einer Begebenheit, die wir bereits schon kennengelernt haben. Und diese Begebenheit oder eine ähnliche Situation war der Hadith 823, noch einmal zur Erinnerung. Dort sagte Ubadah ibn Samit radiallahu anhu: Wir waren im Morgengebet hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Da las, also auch ein Gebet, das man laut liest, wie gerade eben gehört. Da las der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und das Lesen fiel ihm schwer. Als er fertig war, sagte er: Es sieht so aus, als ob ihr hinter eurem Imam lest. Wir sagten: Ja, schnell, o Gesandte Allahs. Da sagte er: Tut das nicht, außer mit der Fatiha, denn wenn jemand die Fatiha in einem Salah nicht liest, dann ist sein Gebet ungültig. Das war diese Begebenheit, die wir beim letzten Mal auch erwähnt hatten. Und dieser Hadith, den wir jetzt gehört haben, hört sich so an, als würde er dem widersprechen, den wir gerade gehört haben, aber in Wirklichkeit widerspricht ihn überhaupt nicht, sondern erzählt von der gleichen Begebenheit. Warum? Weil die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam endet dort, wo er sagte: Und ich fragte mich, warum macht man mir das Koranlesen streitig? Das heißt, auch hier wunderte er sich, warum die Leute hinter ihm mit ihm gleichzeitig lasen, obwohl er ein Gebet las, vorbetete, das ein lautes Gebet war, das heißt, indem man laut liest, wie das Fajr-Gebet. Und er hat, hier hört der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf, das heißt, er sagt nicht weiter, was er zu den Leuten gesagt hat. Und die Aussage danach, er sagte, er kann sich theoretisch auf zwei Personen beziehen. Kann sich beziehen auf Abu Huraira radiallahu anhu. Er sagte, da hörten die Leute auf, im Gebet zu lesen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam laut las, als sie dies vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hörten. Oder es bezieht sich auf Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, der Überlieferer dieses Hadithes nach Abu Huraira. Und das ist die richtige Ansicht. Die richtige Ansicht ist, dass dies die Aussage von Az-Zuhri ist. Az-Zuhri ist einer der Tabi'in. Und das ist nicht die Aussage von Abu Huraira. Und kann auch nicht die Aussage von Abu Huraira sein, denn Erstens hätten wir dann einen Widerspruch zu dem vergangenen Ereignis, 823. Zweitens, Abu Huraira selbst war der Ansicht, dass man die Fatiha hinter dem Imam lesen muss. Und das wäre ein Widerspruch dann zu und unwahrscheinlich, dass er etwas überliefert und diesem dann widerspricht in so einer deutlichen Angelegenheit. Und wenn es die Aussage von Az-Zuhri war, so ist diese Aussage Mursal. Mursal. Mursal bedeutet, wir wissen in diesem Fall bedeutet es, wir wissen nicht, von wem Az-Zuhri das gehört hat. Denn Imam Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, selbst hat diesen Hadith weder vom Propheten gehört, noch hat er ihn von Abu Huraira gehört, noch hat er ihn gehört von demjenigen, sondern er hat ihn gehört von demjenigen, der von Abu Huraira gehört hat. Okay? Das heißt also, zwischen ihm und dem Propheten, worauf es auch ankommt, ja, sind zwei Personen, eben Ukayma al-Layfi und Abu Huraira. Und das nennt man nicht nur Mursal, nennt man Mu'dal. Mu'dal ist hier, weil zwei Personen hintereinander im Isnad fehlen. Ja? Und diese solchen Überlieferungen können niemals dem Propheten zugeschrieben werden. Wie gesagt, manche Ulama haben gesagt, damit ist also Abu Huraira gemeint, dann wäre es natürlich marfu', dann wäre es dem Propheten zuzuschreiben, weil die Sahaba in seiner Anwesenheit dann im lauten Gebet nicht mehr gelesen haben, aber diese Ansicht ist falsch. Das ist nicht von Abu Huraira, sondern das ist von Imam Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala. Und das ist seine Meinung, wie er das verstanden hat, aber wir haben ja den anderen Hadith in Ubad ibn Samit, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eindeutig gesagt hat, dass man auch in lauten Gebeten die Fatiha lesen muss hinter dem Imam. Das war das Fajr-Gebet. So haben wir gesagt, dieser Hadith ist der deutlichste Hadith in diesem Zusammenhang. Und die anderen Ulama, die der Ansicht sind, dass man die Fatiha dem Imam nicht liest, sie haben keinen so deutlichen Hadith wie die Gelehrten, die diese Lesung befürworten. Wallahu a'lam. 827. In dieser Version heißt es, und wir werden es jetzt auch gleich nochmal bestätigt hören, was ich gesagt habe. In dieser Version heißt es, das heißt also, es ist die gleiche Begebenheit, dass Abu Huraira radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam leitete uns in einem Gebet, wir denken, es war das Morgengebet. Also, das ist ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass es die gleiche Begebenheit war. Und wenn auch nicht die gleiche Begebenheit war, spielt keine große Rolle, weil entscheidend ist, was der Prophet gesagt hat, und nicht, was Menschen Generationen danach verstanden haben. Bei uns ist klar, dass Imam Zuhri eine Meinung hatte, Imam Malik eine Meinung hatte, Imam Ahmed eine Meinung hatte, Imam Abu Hanifa eine Meinung hatte, weil das ist ja nicht das Thema, das haben wir schon bewiesen, das wissen wir, dass es eine Meinungsverschiedenheit darüber gibt. Ma'mar sagte, auch einer der Überlieferer dieses Hadithes, rahimahullah ta'ala, da hörten die Leute auf, im Gebet zu lesen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam laut las. Seht ihr? Ma'mar ist einer der Überlieferer über Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala. Also seht ihr, das ist ein Verständnis des Hadithes. Und das ist nicht das, was tatsächlich sich abgespielt hat. Also Ma'mar sagt das. Wir haben gerade gesagt, Az-Zuhri hat das gesagt, und Ma'mar hat das auch offensichtlich gesagt. Da hörten die Leute auf, im Gebet zu lesen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam laut las, als sie dies vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hörten. In einer anderen Version heißt es, Abu Huraira sagte radiallahu anhu, in einer anderen Version heißt es, Abu Huraira radiallahu anhu sagte, dann hörten die Leute auf, im Gebet und so weiter zu lesen. Okay? Und wir wollen ja wissen, wessen Aussage es wirklich war. In einer anderen Version heißt es, dass Az-Zuhri sagte, dann hörten die Leute auf, im Gebet und so weiter zu lesen. Also wie ich gesagt habe, diese Aussage wird verschiedenen Leuten zugeschrieben. Ja? Die Frage ist nur, wer sie tatsächlich gesagt hat. In einer anderen Version über Az-Zuhri sagte er, dann ließen sich die Muslime dadurch ermahnen und lasen nicht mehr mit ihm, wenn er laut las, sallallahu alaihi wasallam. Und selbst diese Aussage von Az-Zuhri kann man auch anders interpretieren, kann man auch dahingehend verstehen, dass damit gemeint ist, alles andere außer der Fatiha. Weil das ist nämlich, wenn wir das fiqh-technisch einmal uns veranschaulichen wollen, das, was hinter dem Propheten oder hinter dem Imam gelesen wird, oder Entschuldigung, was der was man hinter dem Imam nicht liest, was man hinter dem Imam nicht liest, ist unter Übereinkunft das, was der Imam laut liest, außer der Fatiha. Richtig? Also dass, wenn er nach der Fatiha etwas liest, niemand hinter dem Imam liest mit dem Imam oder liest etwas anderes, während der Imam liest. So, wenn er laut liest, wie im Maghrib Isha oder Maghrib Fajr Gebet. Das ist sicher. Und jetzt, was ist unsicher? Unsicher ist die Fatiha. Unsicher ist die Fatiha. Und wenn wir jetzt eine Aussage haben von so einem Imam, dass er sagte, die Sahaba haben dann aufgehört zu lesen, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam laut las. Und in dieser Begebenheit lasen sie sowohl bei der Fatiha hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam als auch nach der Fatiha. Warum sollen wir dann diese Aussage der Imame nicht dahingehend oder die Begebenheit nicht dahingehend verstehen, dass sie dann aufhörten zu lesen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach der Fatiha laut las? Weil das ist ja, wo wir uns alle einig sind. Okay? Das heißt, so können wir die Aussagen vereinen miteinander, ohne einen Konflikt zu haben. Warum sollen wir die Hadithe versuchen zu vereinen auf eine Art, wodurch es einen Konflikt gibt? Weil das wäre auch eine Betrachtungsweise. طيب, Abu Dawud sagt, rahimahullah ta'ala, ich habe gehört, dass Muhammad ibn Yahya ibn Faris sagte, die Aussage, dann hörten die Leute auf im Gebet hinter dem Imam zu lesen, wenn er laut las, ist von Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala. Das ist auch, was wir zusammenfassend gesagt haben. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. 134. Wer sagt, dass man hinter dem Imam liest, wenn er nicht laut liest. Imran ibn Husayn berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages das Dhuhr-Gebet verrichtete, als ein Mann kam und hinter ihm Sabbih isma rabbika al-a'la, das heißt preise den Namen deines höchsten Herrn, las. Die Sura 87. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Gebet beendet hatte, fragte er, wer von euch hat gerade gelesen? Sie sagten, ein Mann hier. Da sagte er, ich dachte mir schon, dass manche mir das Lesen streitig machen. Punkt. Der Hadith ist hier zu Ende, aber lesen wir erstmal den Kommentar von Abu Dawud, rahimahullah. Abu Dawud sagte, Al-Walid sagte in seiner Überlieferung, das heißt in seiner Überlieferung des Hadithes, Shu'ba sagte, ich sagte zu Qatada, Qatada ist der Überlieferer, überliefert über Zurara und über den Sahabi Imran ibn Husayn, radiyallahu. Ich sagte zu Qatada, ist es nicht Sa'ids Ansicht, Sa'id ist der berühmte Imam Sa'id ibn al-Musayyib, oder al-Musayyib, rahimahullah, ist es nicht Sa'ids Ansicht, dem Koran zuzuhören? Er sagte, das ist, wenn der Imam laut liest. Das ist, wenn der Imam laut liest. Ibn Kathir sagte in seiner Überlieferung, Shu'ba sagte, ich sagte zu Qatada, als ob er, sallallahu alaihi wasallam, es verabscheuen würde. Yani, als er sagte, ich dachte mir schon, dass manche mir das Lesen streitig machen. Da sagte er, wenn er es verabscheuen würde, hätte er es verboten. Wenn es verabscheuen würde, hätte er es verboten. Aus dieser Überlieferung, was uns wichtig ist in diesem Zusammenhang, der Mann las im Dhuhr-Gebet, und das Dhuhr-Gebet ist eines der Gebete, in dem der Imam leise liest, hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, Surat al-A'la. Und der Prophet alaihi salatu wasalam sagte, قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا. Das heißt, ich dachte mir schon, dass manche mir das Lesen streitig machen oder mich irgendwie durcheinander bringen durch ihr Lesen. Und die Frage ist jetzt, was hat der Prophet a.s. kritisiert? Genau das, was er gesagt hat. Er hat kritisiert, dass man ihm das Lesen, dass man ihm beim Lesen durcheinander gebracht hat. Weil er durcheinander bringen wollte, gestört hat beim Lesen. Und dieses Stören beim Lesen geschieht nicht durch das Lesen an sich, sondern geschieht durch das zu laute Lesen. Und insofern hat der Prophet a.s.w. zu ihm nicht gesagt, lies nicht hinter dem Imam. Was war im Wuhrgebet? Beim Fajr-Gebet hat er gesagt, lies nicht hinter dem Imam außer der Fatiha. Aber beim Wuhrgebet hat er nicht gesagt, lies nicht hinter dem Imam, sondern hat indirekt zu ihm gesagt, lies ruhig. Woher wissen wir das? Weil er es ihm nicht verboten hat. Und wir wissen, die Billigungen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Iqrar, sind ein Beweis, haben Beweiskraft, Hujjah. Und er kritisierte ihn nur für das zu laute Lesen, nicht aber für. Und das Gleiche gilt übrigens für die Fatiha auch. Das Gleiche gilt für die Fatiha auch. Wir sagen, der Prophet a.s.w. hat die hinter ihm gelesen haben, dafür in zweierlei Hinsicht kritisiert. Einmal, dass sie zu laut gelesen haben und einmal, dass sie nach der Fatiha gelesen haben. Und deswegen hat er sie für das zu laut Lesen kritisiert. Und das gilt für die Fatiha und für die anderen Suren hinter dem Imam. Und er hat aber gleichzeitig darauf geachtet, dass sie die Fatiha trotzdem lesen müssen. Und so sehen wir, Alhamdulillah, dass die Hadithe miteinander in Einklang zu bringen sind oder sich eigentlich nicht widersprechen. Tayyib. Dann die Aussage am Ende, ist es nicht Sa'ids Ansicht, dem Koran zuzuhören? Er sagte, das ist, wenn der Imam laut liest. Diese Ansicht gibt es, wie wir gesagt haben, sowohl für die Fatiha als auch nicht für die Fatiha. Es sind manche Ulama der Ansicht, dass man den Imam zuhört, wenn er laut liest. Und selbst liest, wenn er auch leise liest. Insofern haben wir viele verschiedene Ansichten. Wir haben eine Ansicht, die besagt, dass man immer lesen muss. In jeder Situation. Hinter dem Imam, mit dem, was ist, als Imam, als alleine Betender. Und das, wie wir gesagt haben, ist die stärkste Ansicht, die alle Überlieferungen miteinander vereint. Und dann gibt es die Ansicht, dass man in lauten Gebeten dem Imam zuhört und leisen Gebeten selbst liest. Und dann gibt es auch die dritte Ansicht, dass man hinter dem Imam niemals liest. Weder in lauten Gebeten, als auch in leisen Gebeten. Dann sagt er eben, Qatada sagte, als ob der Prophet es verabscheuen würde, das ist, was er da gesagt hat, dass er hinter ihm im Wuhrgebet gelesen hat. Dann sagte der Mann, wenn er es verabscheuen würde, hätte er es verboten. Als würde er sagen, es ist nicht verboten, den Imam zu lesen, sondern was er verabscheut hatte, war eben, dass er ihn gestört hat. Wallahu tabarak wa ta'ala, a'lam. Tayyib. Taban, wenn man übersetzt, dann hätte es ihm verboten. Das ist halt die Frage im Arabischen. Naha anhu heißt es. Verbieten im Arabischen kann sein Verbieten im Sinne von Haram, kann aber auch sein Verbieten im Sinne von Makruh. Dieser Interpretationsraum ist im Arabischen da. Und dementsprechend sollte man es im Deutschen auch verstehen. Hätte es ihm verboten, im Sinne von mach es nicht, hätte es ihm untersagt. Aber die Frage ist, hätte es ihm untersagt auf eine Art und Weise, dass es praktisch eine Sünde wäre oder nicht, das ist ein anderer. Dieser Interpretationsspielraum ist da. Aber grundsätzlich geht man davon aus, dass wenn er etwas verboten hat, dass es Haram ist. Das ist die Ausgangslage. Imran ibn Hussein berichtet, dass der Prophet Allah sallallahu alaihi wa sallam die Leute einmal im Wuhr-Gebet leitete. Als er fertig war, sagte er, wer von euch hat gerade Sabbih isma rabbika al-a'la gelesen? Also das gleiche wie gerade eben. Da sagte ein Mann, ich, o Gesandter Allahs, ich habe mir schon gedacht, dass manche mir das Lesen streitig machen. Er sagte, fehlt das Wort, er sagte, manche, ich habe mir schon gedacht, dass manche mir das Lesen streitig machen. Und das ist übrigens auch ein schöner Hinweis darauf, dass er auf diese Sache, die wir vorhin gesagt haben, und der Iqrar des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Iqrar bedeutet, es geschieht etwas in Anwesenheit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, er kriegt etwas mit, aber er sagt nichts dazu. Er sagt nichts dazu. Dann kannst du davon ausgehen, dass das, was geschehen ist, in Ordnung ist. Erlaubt ist. Gesetzlich ist. Ja, das ist die Grundregel. Weil, wenn es nicht der Fall wäre, wäre er der Erste, der es kritisiert hätte und sich dagegen ausgesprochen hätte. Und weil wir glauben, dass der Prophet ﷺ der gottesfürchtigste Mensch war. Und dass er nicht wegen irgendeiner Person die Wahrheit verschweigt. Ja. Er traut sich immer, die Wahrheit zu sagen. Es gibt keinen Grund, es gibt niemanden auf der Welt, der dem Propheten ﷺ so lieb wäre, dass er seinetwegen irgendwie etwas schön geredet hätte in der Religion. Niemand. Und deswegen sagte er ﷺ, وَيْمُ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Er sagte, ich schwöre bei Allah, selbst wenn Fatima, die Tochter von Muhammad, gestohlen hätte, hätte ich ihre Hand abgeschnitten. Deswegen, wenn er nicht einmal für seine Tochter eine Ausnahme macht, weil er hat gesagt, die Völker vor euch sind zugrunde gegangen, weil wenn unter ihnen der Angesehene gestohlen hat, haben sie ihn in Ruhe gelassen. Und wenn unter ihnen der Schwache, Erbärmliche gestohlen hat, dann haben sie Allahs Gesetz auf ihn angewandt. Das ist ein Grund des Untergangs, Gott bewahre. Und deswegen ist das ein Beweis, dieser Hadith Gadir, ein Beweis dafür, dass die Billigung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam Hujja ist, so sagen die Gelehrten. Natürlich ist das nicht die höchste und stärkste Form der Argumentation, aber es ist eine Form der Argumentation. 135. Was ausreicht für denjenigen, der des Lesens und Schreibens nicht kundig ist oder kein Arabisch kann? 830. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam einmal zu uns heraus, als wir den Koran lasen. Unter uns waren Beduinen und Leute, die nicht lesen und schreiben konnten. Da sagte er, lest ruhig. Jeder von euch macht es nach seinen Verhältnissen gut. Nach euch werden Leute kommen, die sich so viel Mühe geben, ihn richtig zu lesen, wie beim Feilen eines Pfeils. Aber sie bevorzugen die schnelle Belohnung im Diesseits gegenüber der späteren Belohnung im Jenseits. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen und bewahren. Der Prophet sagte also, als er die Leute vorfand, unter ihnen waren Beduinen, Wüstenaraber, Nomaden, ein Ausdruck dafür, für Leute, die eben, sich nicht immer in der Stadt aufhalten bei ihm, a.s.w. Und dementsprechend ist das Wissen unter den Nomaden wenig gewesen im Vergleich zu denjenigen, die beim Propheten waren, a.s.w. Und unter ihnen waren auch A'jami. A'jami sind nicht Araber. Und dann sagt er, اقرأوا فكل حسن. Lest, denn jeder macht es gut. فكل حسن. Jeder macht es gut. Das heißt, jeder macht es nach seinen Verhältnissen. Und das ist auch, subhanallah, die Art und Weise, wie wir uns erhoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit jedem Menschen abrechnet, gemäß seinen Verhältnissen. Und deswegen, wie manche Imame gesagt haben, der Mensch wird, Allah subhanahu wa ta'ala wird abrechnen mit den Menschen, gemäß dem, was sie von der Religion Allahs Azza wa Jal erreicht hat. Deswegen diejenigen Sahaba, die Zeit erreicht haben, in der es noch kein Gebet gab, so wird mit ihnen nicht abgerechnet hinsichtlich des Gebetes. Diejenigen, die erreicht haben eine Zeit, in denen der Alkohol noch nicht verboten war zu trinken, mit denen wird auch nicht abgerechnet diesbezüglich. Und so weiter und so fort. Und stell dir vor, heute nimmt jemand den Islam an. Auch und er stirbt kurze Zeit später danach. Auch er wird mit ihm abgerechnet, gemäß dem, was ihn von der Religion Allahs Azza wa Jal erreicht hat. Und das ist die Gerechtigkeit, auf die Allah subhanahu wa ta'ala Himmel und Erde aufgebaut hat. Und dieser Hadith ist deutlich in dieser Hinsicht, denn wie kann es sein, dass jemand, der falsch liest, es trotzdem gut gemacht hat? Weil das ist ja der Inbegriff. Warum sagt er A'jami? A'jami heißt, er kann nicht richtig Arabisch lesen. Weil wenn er Arabisch lesen könnte, wäre er kein A'jami. Okay? oder wenn er Arabisch sprechen könnte, aber er kann nicht. Und deswegen offensichtlich haben sie falsch ausgesprochen. Und trotzdem werden sie für diese Sache belohnt. Ja, warum? Weil sie werden eben, mit ihnen wird abgerechnet gemäß dem, was sie von der Religion erreicht haben und gemäß dem, was sie auch umsetzen können. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah bürdet keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Danach warnt der Prophet alaihi salatu wassalam und er sagte, nach euch werden Leute kommen, die sich so viel Mühe geben, ihn richtig zu lesen, wie beim Feilen eines Pfeils. Die versuchen ihr Bestes bei der Aussprache des edlen Koran al-Karim. Warum? Tomann, dieser Vergleich ist klar, wenn der Pfeil falsch gefeilt wird, dann fliegt er nicht so gerade, wie er eigentlich fliegen sollte und verfehlt sein Ziel. Aber diese Menschen geben sich zwar Mühe, den edlen Koran al-Karim richtig zu lesen, aber sie haben ein Problem. Ihre Absicht ist falsch. Denn Allah sagte, der Prophet sagte, يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَعَجَّلُونَهُ يَتَعَجَّلُونَهُ, das heißt, sie bevorzugen die schnelle Belohnung für dieses Lesen. Sie wollen für dieses Lesen in diesem Leben noch belohnt werden. Und was ist die deutlichste Form, in dem sie für das Lesen gelobt werden wollen? Gott bewahre, immateriell oder materiell, indem sie bezahlt werden für das Lesen. Und wenn jemand so etwas macht, so hat er im Jenseits keinen Anteil von seiner Lesung. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, denn diejenigen Wissenschaften, durch die man Allahs Angesicht anstrebt, darf man nicht zu einem Mittel zum Zweck machen für diesseitliche Wünsche, beziehungsweise um andere Zufriedenheit zu bekommen als die von Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Und die Lösung des Ganzen ist ganz einfach, dass man bei den Ibadat möglichst darauf verzichtet, irgendeine Gegenleistung dafür zu nehmen. Sogar da ist es schon schwierig genug, die Absicht aufrechtzuerhalten. Sogar da ist es schwierig genug. Warum? Weil ich gesagt habe, es geht ja nicht nur um die immateriellen, es sind die materiellen, es geht um die immateriellen Werte. Deswegen der Prophet Sallallahu hat gesagt, dass die ersten Menschen, für die Yawm al-Qiyamah das Höllenfeuer entfacht wird, sind die Koranleser. Die Koranleser, zu denen gesagt wird, warum hast du den Koran gelesen, weswegen? Er sagte, für dich. Er antwortet für dich. Und dann sagt man zu ihm, du lügst. Du hast gelesen, damit gesagt wird, das ist ein Koranleser. Gott bewahre. Wir wollen unsere Absicht reinigen. Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, radiallahu ta'ala anhu, sagte, eines Tages kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu uns heraus, als wir den Koran lasen. Da sagte er, Alhamdulillah. Er sagte, Alhamdulillah. Alles Lob gebührt Allah. Allahs Buch ist ein einziges. Unter euch gibt es rote, schwarze, weiße und schwarze. Lest ihn noch bevor ein Volk kommen wird, das sich so viel Mühe geben wird, ihn richtig zu lesen, wie man einen Pfeil herstellt. Es eilt danach, das Volk, seine Belohnung im Diesseits zu bekommen und will sie nicht später im Jenseits haben. Abdullah ibn Abi Aufa, radiallahu anhu, sagte, ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam und sagte, ich kann gar nichts vom Koran lernen. Bring mir deshalb etwas bei, was stattdessen ausreicht. Er sagte, sag, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Frei ist Allah von allen Mängeln, oder gepriesen sei Allah. Alles Lob gebührt Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Allah ist größer. Größer als was? Das steht nicht da, weil es egal ist, was du sagst. So ist Allah größer als das. Und das Problem, ich sag mal, der rhetorische Mangel, wenn dort was stünde, wäre dieser Vergleich Gottes mit seinem Geschöpf. Also wenn du zum Beispiel im Deutschen sagen würdest, auch im Deutschen, du sagen würdest, guck mal, wie scharf dieses Messer ist. Das ist so scharf, das ist schärfer als ein Blatt Papier. In dem Moment, wo ich sage, schärfer als ein Blatt Papier, degradierst du die Schärfe des Messers. Es kommt dir nicht mehr so scharf vor. Du müsstest sagen, es ist so scharf, dass es ein Haar durchschneiden kann. Dann würde es passen. Ja? Und wenn du jetzt sagst, Allah ist größer als die Erde, das ist nichts Besonderes. Es gibt viele Sachen, die größer als die Erde. Allah ist größer als die Sonne. Es gibt viele Dinge, die größer als die Sonne. Deswegen, dieser Ausdruck heißt einfach so, Allahu Akbar. Allah ist größer. Ja. Und wenn man übersetzt, Allah ist der Größte, ist auch nicht falsch. Auch nicht falsch. Aber wortwörtlich heißt es, Allah ist größer. Ja. Es gibt kein... La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata. Al-hawl, hawl ist das Tahawul. Oder, also Tahawul ist die Zustandsänderung. Es gibt keine Zustandsänderung. Und keine Kraft, den Zustand zu ändern, außer durch Allah. Das könnte bedeuten, also das ist eine der Übersetzungsmöglichkeiten, das könnte bedeuten, die Zustandsänderung von einem in den anderen, von dem Guten in den Schlechten, Schlechten in den Guten, natürlich schade, wie wir uns vom Schlechten zum Guten, beziehungsweise zum Guten, in einen besseren Zustand, geht nur durch Allah tabaraka wa ta'ala. Was aber noch besser ist, vielleicht, wie heißt es? Al-Hawl im Sinne von Al-Man'a. Al-Man'a. Und Man'a, liebe Geschwister, das ist die zweite Form der Übersetzung, die ich bevorzuge, bedeutet, jemand etwas verweigern. Ja, jemand etwas. Man'a heißt verweigern, verbieten, okay, abhalten. Abhalten ist vielleicht hier der beste Begriff. Das heißt, nichts kann dich abhalten. Und es gibt keine Kraft außer durch Allah subhanahu wa ta'ala. Weil das Abhalten, Al-Man'a, ist sozusagen das Zurückhalten. Wenn du das machen willst, kann dich niemand zurückhalten außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-Quwwa ist die Kraft, damit du etwas machen kannst, voranschreiten kannst. So hat es diese beiden Bedeutungen. Ja. Das Zurückhalten und das Voranschreiten. La hawla, niemand kann dich zurückhalten. Wa la quwwata, und es gibt keine Kraft, die dich nach vorne bringen kann, das Gutes zu machen, wie das Beten, wie das Fasten und ähnliches, außer durch Allah subhanahu wa ta'ala. Taban, hier sind noch zwei Namen Allahs azza wa jal erwähnt, Al-Ali und Al-Azim. Al-Ali ist der Hohe. Der Hohe, weil er über seinen Geschöpfen ist, subhanahu wa ta'ala. Und jeder Mensch verspürt, wenn er Dua macht, eine innere Notwendigkeit, sich nach oben zu wenden. Und er ist auch hoch hinsichtlich seiner Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala. Er hat die höchsten und die edelsten Eigenschaften. Und Al-Azim, der Gewaltige oder der Verherrlichte. Al-Azim ist Al-Mu'azzam. Und Azzama auf Arabisch bedeutet verherrlichen. Und er ist der Gewaltige oder der Herrliche oder der Verherrlichte, subhanahu wa ta'ala. Da sagte der Mann, also noch einmal, der Mann sagte, ich kann nicht zum Koran lernen, bring mir deshalb etwas bei, was stattdessen ausreicht. Und das ist ja die Antwort auf die Sache im Kapitel. Denn im Kapitel geht es ja darum, dass jemand keinen Koran lesen kann. Und dieser Araber konnte auch nicht zum Koran aus. Und subhanallah, auch das Vermögen auswendig zu lernen ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und er sagt, oh Gesandter Allahs, ich kann das. Und er sagt ihm, was soll er sagen? Diese Worte, Subhanallah und so weiter. O Gesandter Allahs, also guck mal, der Mensch, Subhanallah, wie er ist. Ja, er sagte, o Gesandter Allahs, das, was du mir jetzt beigebracht hast, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, La hawla quwwata illa billah und so weiter, das ist Allahs Anteil an der Sache. Das ist sein Anteil am Gebet. Aber was ist mein Anteil am Gebet? Ja. Dies ist Allahs Anteil, Azza wa Jal. Was steht mir zu? Er sagte, sag, O Allah, erbarme dich meiner, versorge mich, schenke mir Wohlbefinden und leite mich recht. Auf Arabisch, Allahumma arhamni, warzuqni, wa'afini, wahdini. Als der Mann aufstand, machte er mit seinen Händen diese Handbewegung. Das heißt, bei jedem Wort, das der Prophet sagt, zog er einen Finger ein. Und als ob er sich das merken wollte. Und das ist auch eine Methode beim Auswendiglernen, dass man Dinge mit Zahlen verbindet. Dann weiß man, dass man etwas vergessen hat, dann erinnert man sich eher daran. Da sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, was den da angeht, so hat er seine Hand mit Gutem gefüllt. Tayyib. Auf jeden Fall aus diesem Hadith entnehmen wir, auch für jemanden, der den Islam neu angenommen hat und die Fatiha nicht lesen kann, dann kann er stattdessen diese Worte sagen, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Heißt es, dass er alle diese Worte sagen muss? Nein, das heißt nicht, dass er alle diese Worte sagen muss. Aber wenn er nur einen Teil davon sagen kann, sagt er eben nur einen Teil davon. Ja? Also ich stelle mir vor, jemand ist 60 Jahre alt und nimmt den Islam an und spricht kein Arabisch, kannst du ihm nicht verlangen, dass er alle diese Worte sagt. Ja? Aber er kann zumindest sagen, Subhanallah oder La ilaha illallah, diese Shahada. Ja? Und man geht immer mit ihm schrittweise. Und wenn er diese Worte nicht auf Arabisch sagen kann, dann soll er sie wenigstens in seiner Sprache sagen. Statt dass er vor Allah im Gebet steht und nichts sagt, Allah subhanahu wa ta'ala kennt alle Sprachen. Allah subhanahu wa ta'ala kennt alle Sprachen. Tayyib. 833. Der Hadith ist da'if und mawquf. Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu sagte, wir pflegten im freiwilligen Gebet, im Stehen und im Sitzen Bittgebete zu sprechen. In der Verbeugung und in der Niederwerfung pflegten wir Allah zu lobpreisen. Also diese Aussage, abgesehen von ihrer Authentizität oder Nicht-Authentizität, kann man dahingegen verstehen, dass er dies statt des Koranlesens meint. Ja, wir pflegten im freiwilligen Gebet im Stehen und im Sitzen Bittgebete zu sprechen. Das kann aber sein, dem Hadith können wir nicht viel anfangen, weil erstens ist er nicht authentisch, zweitens, wenn das so wäre, am Anfang des Islam, ist schön und gut. Was uns interessiert ist jetzt, wie die Regeln sich letztendlich etabliert haben. Ja. Aber man kann auch das dahingehend verstehen, dass in allen Situationen es möglich ist, Allah zu lobpreisen. Und das ist auch noch bis jetzt vorhanden. Also auch im Stehen vor dem Koran lesen, lobpreist du Allah Azza wa Jal. Im Ruku' sagst du Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Allah yuhamdi, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Kallahumma Rabbana wa hamdika Allahumma ghafirli. Es gibt viele Bittgebete, die man im Sujud sagt auch. Wenn du im Sujud sagst, Subhana Rabbi al-A'la, tamam, ist das auch eine Lobpreisung Allahs Azza wa Jal. Und du kannst Allah Dinge bitten, ja, in all diesen Positionen. Insofern, den Hadith dahingegen zu verstehen, wäre in Übereinstimmung mit dem, wie sich die islamischen Regeln in Bezug auf Fiqh al-Salah, über die Regeln des Gebetes, etabliert haben. Wallahu a'lam. 834, Sahih und Maqtu'. Maqtu' bedeutet, das ist jetzt eine Aussage, also Maqtu' war, wenn das eine Aussage ist, die auf einen Sahabi zurückgeführt wird. Und diese Aussage ist jetzt noch einmal eine Generation danach. Alles, was danach kommt, ist Maqtu'. Also ob es Tabi'i ist oder Atba'a al-Tabi'i und so weiter, immer Maqtu'. Dort heißt dasselbe wie vorher, nur dass Musa ibn Ismail nicht freiwilliges Gebet erwähnte. Und er sagt, Al-Hasan al-Basri pflegte als Imam im Dhuhr und Asr die Mutter des Buches zu lesen. Und auch wenn er hinter einem Imam war. Al-Hasan al-Basri, die Klammer, die fehlt da, die muss zugemacht werden. Al-Hasan al-Basri, Klammer zu. Er pflegte als Imam im Dhuhr und Asr die Mutter des Buches zu lesen und auch wenn er hinter einem Imam war. Also eigentlich so, wie wir das kennen, außer nach der Ansicht, die besagt, dass man hinter dem Imam gar nicht liest. Ne? Und er sagte, Subhanallah, Allahu Akbar und La ilaha illallah, so lange wie man zum Lesen von Qaf, Surah 51, und Wadhariyat, bei den heftig Zerstreuenden, braucht. Ja. Das heißt, offensichtlich schwieg er nicht hinter dem Imam, wenn der Imam las, sondern er lobpreiste Allah subhanahu wa ta'ala stattdessen. Aber wie wir gelernt haben aus anderen Überlieferungen, und die Marfu'-Überlieferungen gehen eben vor Mawquf und vor Maqtu'-Überlieferungen, ist, dass man hinter dem Imam liest. Wenn er leise betet, wie hier im Vorgebet oder Asr-Gebet, so liest man hinter dem Imam die Fatiha und so viel man kann aus dem Koran, solange man möchte, bis der Imam eben zum Ruku' übergeht. 136. Vollzähligkeit des Takbir oder Vollzähligkeit der Takbir. Das heißt, dass die ganzen Takbir gesagt werden, vollzählig ausgesprochen werden. Aufgesagt werden. Mutarrif sagte, ich und Imran ibn Husayn beteten hinter Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Er sprach den Takbir, wenn er sich niederwarf, wenn er sich in die Verbeugung begab und wenn er nach den zwei Rak'a aufstand. Als er fertig war, nahm mich Imran an meine Hand und sagte, er hat uns gerade so vorgebetet wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In dieser Überlieferung beschreibt er uns das Gebet, erstmal Mutarrif ist kein Sahabi, aber da er mit Imran zusammen betete und Imran ist ein Sahabi, und er sagt, das Gebet von Ali ist das wie das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also diese Überlieferung marfu'. Und das ist die erste Sache. Erstmal, was die Beweiskraft angeht, ist für uns sehr wichtig, dass sie auf den Propheten zurückzuführen ist, Ali sallallahu alaihi wasallam. Zweitens beschreibt dies einen Teil des Gebetes des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, dass er beim Verbeugen und wenn er zum Sujud gehen, runtergehen wollte und wenn er zur dritten Raka aufstand, immer Allahu Akbar gesagt hat. Jetzt könnte einer von uns sagen, ja, warum sollte das auch nicht sein? So kennen wir es doch auch. Richtig, so kennen wir es auch. So hat es sich etabliert, so hat es sich verbreitet. So ist die Sunna, nachdem sie sich verbreitet hat. Aber offensichtlich gab es eine Zeit lang manche Leute, die bestimmte Takbir nicht gesprochen haben. Und er will hier darauf hinweisen, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu durch das Sprechen des Takbir, wenn er von einer Position zur anderen übergeht, dass er dadurch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzt. Und manche Ulama sagen sogar, dass dieser Takbir wajib ist. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Abu Bakr ibn Abdurrahman. Aber die Vollzähligkeit des Takbir, das heißt, dass man tatsächlich alle Takbir sprechen soll, die zwischen den zwei Rücken vorkommen. Außer natürlich bekannterweise, wenn man nach der Verbeugung sich erhebt, das heißt vom Ruku' zum Qiyam hochgeht, dann sagt man Sami Allahu liman hamida, gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr ibn Abdurrahman und Abu Salama berichten, dass Abu Huraira radiallahu anhu in einem Pflichtgebet und auch freiwilligen Gebet immer den Takbir sprach. Er sprach den Takbir, wenn er aufstand. Das heißt offensichtlich Aufstand zum Gebet, sich hinstellte, in den Haram-Takbir. Und wenn er sich verbeugte. Danach sagte er, danach, das heißt, wenn er sich erheben wollte vom Ruku', von der Verbeugung nach oben, Sami'a Allahu liman hamida. Allah erhöre das Gebet desjenigen, der ihn lobt. Und dann sagte er, O unser Herr, dein ist das Lob. Das heißt, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Noch bevor er sich niederwarf. Und dieser Hadith von Abu Huraira ist insofern auch interessant, weil er sehr genau beschreibt, dass er Sami'a Allahu liman hamida beim Erheben sprach, vom Ruku' zum Qiyam. Und den Takbir immer sprach zwischen den zwei Ruku', zwischen den zwei Positionen. Und deswegen nennt man diesen Takbir Intiqal-Takbir. Intiqal heißt Übergangstakbir. Übergangstakbir. Der Sinn vom Takbir ist, dass er zeitgleich mit deiner Bewegung von einer Position zur anderen stattfindet. Damit die Leute hinten dran, die dich sehen können und dich hören können, gleichzeitig mit dir, miteinander gleichzeitig, aber nach dem Imam sich bewegen können. Ja? Das heißt, egal ob du dich konzentrierst auf den Imam und ihn im Blickfeld hast, dann bewegst du dich erst, wenn er zur nächsten Position übergegangen ist. Oder ob du ihn hörst, wie er Allahu Akbar sagt. Und wenn er fertig ist mit Allahu Akbar, dann weißt du, dass er bei der nächsten Position angekommen ist. Das ist Sinn und Zweck der Gleichzeitigkeit. Und deswegen sagt er, und hier sagt Sami'a Allahu liman hamida beim Erheben, und wenn er dann stand, sagt er Rabbana wa lakal hamd. Oder hier Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Beide Versionen sind in Ordnung. Noch bevor er sich niederwarf. Dann sagte er den Takbir, während er sich in die Niederwerfung begab. Wie gerade gesagt. Dann sprach er den Takbir, während er seinen Kopf wieder hob. Das heißt zum Sitzen. Dann sprach er den Takbir, während er sich in die Niederwerfung begab. Dann sprach er den Takbir, während er sich erhob. Dann sprach er den Takbir, wenn er nach den zwei Rak'a aufstand. Ja. Dies machte er in jeder Rak'a bis zum Ende des Gebetes. Nachdem er, Abu Huraira radiallahu anhu, sein Gebet beendet hatte, sagte er, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, ich bin von euch derjenige, dessen Gebet dem des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam am ähnlichsten ist. So hat er gebetet, bis er das Diesseits verließ. Und diese letzte Aussage ist eben ein Hinweis darauf, auf mehrere Dinge. Erstens, dass wenn du dich in einer Sache besser auskennst als andere, dann darfst du das auch sagen mit der Absicht, dass sie von dir lernen und profitieren. Und das hängt sehr oft damit zusammen, auch wie die anderen Menschen dich sehen. Wenn sie dich als ein Vorbild sehen, als ein Lehrer sehen. Und wie Abu Huraira, wer will sich schon mit Abu Huraira vergleichen, radiallahu anhu. Und zweitens ist es ein Hinweis darauf, dass diese Art zu beten, die letzte Art zu beten war des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, sollte was überliefert worden sein, was diesem widerspricht, kann es sein, dass es vorher einmal der Fall war, aber wir interessieren uns für sozusagen die letzte Version seines Gebetes alaihi salatu wassalam. Abdurrahman ibn Abza berichtet, dass er mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam betete und er nicht jeden Takbir sprach. Wortwörtlich heißt es, وَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرُ. Das heißt, er vervollständigte nicht jeden Takbir. Abu Dawud sagte, gemeint ist, dass er den Takbir nicht sprach, wenn er sich vom Ruku' erhob, sich niederwerfen wollte und wenn er nach der Niederwerfung aufstand. Ja, das hätte er manche Takbir weggelassen. diese Überlieferung wäre ein Argument, wenn er authentisch wäre, der Hadith, ein Argument für diejenigen Ulama zu sagen, dass man, dass der Takbir Sunna ist und kein Wajib ist. Allerdings wird es natürlich problematisch, wenn man der Gemeinschaft betet. Wenn der Imam nicht Allahu Akbar sagt, wann sollen die Leute wissen, wann sie sich bewegen sollen? Das wäre dann nur machbar in Bezug auf das Gebet des Einzelnen oder das Gebet des Ma'mum, ja, des Angeführten, dem hinter dem Imam. Wallahu a'lam. Habt ihr noch Kraft? Ja. 137. Wie man seine Knie vor den Händen aufsetzt. 838. Wa'il ibn Hujr, rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu, sagte, ich habe gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Niederwerfen die Knie vor seinen Händen aufsetzte. Und wenn er sich von der Niederwerfung erhob, hob er seine Hände vor den Knien. Dieses Kapitel hat der Imam rahimahullah ta'ala der Thematik gewidmet, wenn man sich vom Qiyam, wenn man steht nach dem Ruku', man steht und möchte sich jetzt zur Niederwerfung nach unten begeben, was soll am zuerst aufsetzen? Sollen erst die Knie aufsetzen und dann die Hände aufsetzen? Oder sollen erst die Hände aufsetzen und dann die Knie? Beide Ansichten gibt es unter den Gelehrten, und die beiden Firashschulen sind sie ungefähr zweigeteilt. Die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Und das zurückzuführen auf die unterschiedlichen Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die unterschiedliche Ansicht hinsichtlich der Authentizität der Überlieferung. Weil diese Überlieferung, die wir gerade eben gesehen haben, von Wa'il radiallahu anhu, ist ein Argument für was? Dafür zu sagen, dass man erst mit den Knien aufsetzt. Und das ist Allahu a'lam die Ansicht der Hanafiya und der Hanbaliya. 839. Wir sehen gleich noch eine andere Überlieferung, die das Gegenteil besagt. In dieser Überlieferung heißt es, als er sich niederwarf, fielen seine Knie vor seinen Händen zu Boden. In einer Version von Hammam heißt es, und wenn er aufstand, stand er mit Hilfe seiner Knie auf und stützte sich auf seine Oberschenkel. Das heißt also, das ist jetzt der umgekehrte Fall. Wenn er aufstehen wollte, dann stützte er sich auf sein Knien oder auf seinen Oberschenkeln und stand auf. Und jeder weiß, dass diese Art aufzustehen mit Anstrengung verbunden ist. Okay? Es ist mit Anstrengung, es ist viel einfacher aufzustehen, wenn man erst seine Knie hochhebt und mit den Händen auf dem Boden gestützt bleibt und danach erst seine Hände hebt. Ja? Das ist einfacher, und diese Angelegenheit wird uns nachher weiterhelfen, inshallah ta'ala. Aber diese Überlieferung von Wa'il radiallahu ta'ala anhu besagt, dass man sozusagen erstmal mit den Knien aufsetzt beim Runtergehen und erst die Knie, erst die Hände verlässt, den Boden verlassen, wenn man wieder aufsteht. Das heißt, in beiden Situationen sind die Hände immer als zweites. Erst als zweites setzen die Hände auf und als zweites, als erstes verlassen die Hände. Also die Hände sind als zweites setzen sie auf, aber als erstes verlassen sie den Boden. 840, Abu Huraira anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch sich niederwirft, soll er sich nicht wie ein Kamel setzen. Man soll seine Hände vor den Knien auflegen. Und schauen wir uns die nächste Überlieferung dazu an, weil sie dazugehört. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, begibt sich jemand von euch in seinem Gebet etwa absichtlich wie ein Kamel zu Boden? In diesen beiden Überlieferungen ist es der Hinweis auf, dass es verpönt ist, sich wie ein Kamel zu Boden zu begeben. Und die Frage ist, was damit genau gemeint ist. Die Frage ist, was damit genau gemeint ist. Beim Kamel stellen wir zwei Dinge fest, wenn es sich zu Boden begibt und niederkniet. Einmal, dass es, wenn es beobachtet, steht er auf allen Vieren. Steht auf allen Vieren. Aber die vorderen Füße, sie beinhalten sprachlich gesehen, nach den meisten Linguisten offensichtlich, die Knie. Und deswegen, wenn es vorne erst einmal runtergeht, geht es zuerst mit den Knien runter und dann geht es erst mit dem Hinterteil runter. Und deswegen sagen diejenigen Gelehrten, die sich auf diesen Hadith berufen, wenn man mit seinen Knien zuerst runtergeht, dann gleicht man dem Kamel, weil die Knie des Kamels in seinen Vorderpfoten sind. Das ist der Punkt. Wir beobachten aber etwas Zweites bei einem Kamel, wenn es sich runterlässt, ist das abrupte, lautstarke zu Boden fallen lassen. Das abrupte, lautstarke zu Boden stürzen, sage ich fast. Ja? Und das ist auch, was man beobachtet bei manchen Leuten, wenn sie beten, dass sie, wenn sie sich nach unten begeben, wenn sie die Hände zuerst vorstrecken, dann macht es wenig Geräusch. Aber wenn sie die Knie zuerst vorstrecken, dann knallen die Knie auf den Boden und verursachen ein Geräusch. Und das ist das Argument der ersten Gruppe, der die gesagt haben, es geht hier nicht um was zuerst, welcher Teil zuerst nach unten geht, sondern es geht darum, dass man in dem Hadith von Abu Huraira darum, dass man nicht abrupt zu Boden runtergeht. Und ich sage als Zweites, das ist die offensichtliche Bedeutung des Hadithes von Abu Huraira selbst. Warum? Weil er sagte, man soll sich nicht zu Boden begeben wie ein Kamel. Und er hat nicht gesagt, man soll sich nicht auf dem zu Boden begeben, worauf sich ein Kamel zu Boden begibt. Das heißt, er beschrieb nicht das Körperteil, das zuerst zu Boden fallen soll, sondern er beschrieb die Art und Weise. Und wenn wir die Art und Weise vergleichen wollen, dann sehen wir, er beginnt mit dem vorderen Teil seines Körpers. Und genauso du, bei dir der vordere Teil deines Körpers, den du da unten begibst, ist deine Hände und nicht deine Knie. Das sind verschiedene Argumente im Ulama und dementsprechend haben sie, natürlich hadith-technisch gibt es auch bei beiden Überlieferungen Schwachstellen, aber zusammengefasst, das ist natürlich nur eine Frage von, was ist richtiger, was entspricht der Sunna eher. Und wer mehr darüber lesen will, es gibt einen Artikel auf durus.de, seitenweise, wo darüber ausführlich geschrieben worden ist. Aber bei allen Gelehrten, ob man so macht oder so macht, das Gebet ist gültig, ist nur eine Frage der Vollkommenheit. Allah weiß am besten Bescheid. 138. Wie man nach einer Rak'a ungerader Anzahl aufsteht. Machen wir dies zum letzten Kapitel, inshallah ta'ala, für heute. Wie man nach einer Rak'a ungerader Anzahl aufsteht. Gemeint ist, wenn man zur zweiten Rak'a aufsteht. Oder zur vierten Rak'a aufsteht. Denn wenn man nach der ersten Raka zur zweiten aufsteht, befindet man sich ja erstmal noch im Sujud, im zweiten Sujud. Und jetzt will man aufstehen zur zweiten Raka. Die Frage ist, steht man direkt vom Sujud auf und stellt sich hin? Oder setzt man sich kurz hin, bevor man aufsteht? Das sind zwei Ansichten unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und diejenigen, die sagen, dass man sich kurz hinsetzt. Man nennt es sozusagen, man nennt es dieses Ausruhen, dieses kurz Ausruhen, dieses Ausruhensitzen, dieses Ausruhungssitzung nennt man Jalsatul Istiraha. Istiraha ist das sich kurz ausruhen oder das sich ausruhen. Und Al-Jalsa ist das Sitzen. Sie berufen sich auf diese Überlieferung von Abu Qilaba, rahimahullah. Er sagte, Abu Sulaiman, Malik ibn al-Huwairith, radiallahu anhu, kam zu unserer Moschee und sagte, bei Allah, ich werde euch vorbeten, obwohl ich nicht vorhabe zu beten. Ich will euch nur zeigen, wie ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam habe beten sehen. Der Überlieferer Ayyub sagte, ich fragte Abu Qilaba, wie hat er gebetet? Er sagte, genau wie dieser unser Scheich, das heißt ihr Imam Amr ibn Salama. Er erwähnte auch, dass er nach dem Heben des Kopfes, nach der letzten Niederwerfung in der ersten Rak'a saß und dann aufstand. Aus dieser Überlieferung von Malik radiallahu ta'ala anhu entnehmen wir mehr als eine rechtliche Bestimmung, aber unter anderem, dass Malik den Leuten vorgebetet hat, um gesehen zu werden. Aber das ist ja nicht der Riya, diese kleine Form des Schirk, wal'iyadhu billah, sondern hat das gemacht, um sie zu unterrichten und zu lehren. Deswegen, und das hat auch der Prophet gemacht, alayhi salatu wasalam, als er einmal auf der Kanzel gebetet hat, damit die Leute ihm nachmachen und sehen, wie er betet. Die Absicht ist, dass man gesehen wird, aber es geht nicht um die Zufriedenheit der Sehenden, sondern um die Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal. Die zweite Sache ist, dass er hier nach der letzten Niederwerfung, das heißt nach der zweiten Sujud, in der ersten Raka'a saß und dann aufstand. Und das ist der entscheidende Teil des Hadithes. Nachdem er beim Sujud war, Subhanallah Rabbil A'la, Subhanallah Rabbil A'la, Subhanallah Rabbil A'la, sagte Allahu Akbar, um aufzustehen. Aber er saß sich kurz hin und dieses sich kurz hinsetzen ist erfüllt, sobald man sich gerade einen Augenblick hingesetzt hat. Es ist falsch, kurz sitzen zu bleiben, indem man sekundenweise sitzen bleibt. Das ist nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass man nicht direkt aufsteht vom Sujud, sondern dass man sich kurz hinsetzt. Das ist erste Ansicht unter den Ulama diesbezüglich. Und in der anderen Überlieferung 843 heißt es, Abu Qilaba sagte, Abu Sulaiman Malik ibn Huwairith kam zu unserer Moschee und sagte, bei Allah, ich werde beten, obwohl ich nicht vorhabe zu beten. Ich will euch nur zeigen, wie ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam habe beten sehen. Er setzte sich in der ersten Raka'a nach dem Erheben aus der letzten Niederwerfung hin. Also inhaltlich dasselbe wie gerade eben. Und 844 Malik ibn Huwairith berichtet, dass er sah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Gebet in einer Raka'a ungerade Anzahl nicht aufstand, bevor er sich aufrecht hingesetzt hatte. Diese Überlieferung ist noch allgemeiner. Das heißt, von der ersten zur zweiten Raka'a gilt das, sowohl als auch von der dritten zur vierten Raka'a. Das ist die erste Ansicht unter den Ulama. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, dass sie sagen, dieses Sich-Hinsetzen ist zwar überliefert worden, aber sie sagen, das ist keine Sunna an sich. Was heißt, es ist keine Sunna an sich? Das heißt, das soll nicht jeder machen, der zur zweiten bzw. zur vierten Raka'a aufstehen soll, sondern das soll nur derjenige Mensch machen, der dieses kurze Sitzen braucht. Weil bekannterweise, wenn man aus dem Sujud direkt aufsteht nach oben, ist es schwieriger, als wenn man sich kurz hinsetzt. Das ist der erste Punkt. Zweitens wissen wir, dass Malik ibn al-Huwairith radiallahu ta'ala anhu erst sehr spät den Islam angenommen hat. Und deswegen nur die letzten Jahre des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat. Und wir wissen, der Prophet alaihi salatu wasallam gegen Ende seines Lebens hat er an Gewicht zugenommen und er hat den Leuten auch gesagt, holt mich nicht ein, betet nicht schneller als ich, denn ich habe an Gewicht zugenommen. Das heißt, wie heißt das? Holt mich nicht ein, betet nicht schneller als ich. Hat die Leute extra darauf hingewiesen. Und deswegen, das ist der zweite Hinweis, oder der nächste Hinweis ist, dass Malik radiallahu anhu der Einzige ist, der uns diese Sache authentisch überliefert hat. Es wird auch überliefert, eine andere von Abu Huraira, aber es ist nicht authentisch. Er ist der Einzige, der uns überliefert hat, aber alle anderen Hadithe, bei denen es um die Beschreibung des Gebetes des Propheten sallallahu alaihi wasallam geht, wurde diese Sache nicht erwähnt. Insofern, das nächste Argument, was auch dafür spricht, dass diese Sitzung eine Ausruhungssitzung ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man es braucht, soll man es machen, wenn man es nicht braucht, soll man es bleiben lassen, ist, dass in dieser Situation kein Dhikr überliefert worden ist. Also wir wissen nicht, was wir sagen sollen in dieser Position. Das ist auch untypisch für die Gebetsposition. In der Gebetsposition, du sagst hier Subhan Rabbil A'la, hier sagst Subhan Rabbil Azim, hier liest du Koran, hier machst du das. Dass in einer Position nichts überliefert worden ist, spricht dafür, dass es eigentlich kein wirklicher Teil des Gebetes ist. Und das ist offensichtlich auch die richtigere Ansicht unter den Ulama, rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wir machen hier inshallah einen Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.